Fragen und Antworten vom 12.06.2023 mit Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Schaut, wir sind in unserem Studio und das ist unsere neue Gracie, denn montags ist ja normalerweise Gracie hier. Das ist Eliza. Herzlich willkommen, Eliza. Eliza ist eine der Personen, die sogar besser Englisch spricht als ich, denke ich. Debbie wird das wahrscheinlich bestätigen. Heute machen wir Fragen und Antworten. Sehr viele Leute haben Fragen geschickt und einige wurden spezifisch an Debbie gestellt. Debbie ist so eine weise Frau. Sie wird das sicher gut machen. Okay, fangen wir hier an. Erste Frage. Was bedeutet der Vers aus Matthäus 6, 33? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Antwort von Reinhard. Ich denke, dieser Vers ist ganz einfach zu verstehen. Als Jesus auf der Erde wandelte, predigte er am häufigsten über das Reich Gottes. Und an dieser Stelle in Matthäus 6 sagte er etwas sehr Interessantes. Er machte diese Aussage in einem religiösen Kontext. Damals waren die Pharisäer die herrschende Macht und Jesus sagte hier, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Was ist der Unterschied zwischen deiner Gerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit kommt von Jesus, nicht durch deine Werke. Jesus konfrontierte hier also das religiöse System und machte deutlich, am wichtigsten ist es, dass du das Reich Gottes begehrst. Das Reich Gottes ist nichts Mystisches oder Seltsames. Ein Königreich ist der Bereich, in dem der König regiert. Jesus sagte hier also, ich möchte, dass meine Herrschaft die Priorität in deinem Leben ist. Es gibt drei Königreiche, deins, Gottes und das des Teufels. Und leider leben die meisten Christen in ihrem eigenen Königreich. Sie sind die Könige ihres Lebens. Und Jesus sagte, so soll es nicht mehr sein. Jetzt bin ich derjenige, der König in deinem Leben sein möchte. So einfach ist das. Nächste Frage. Wie praktiziere ich Liebe bei Menschen in meiner Familie, die mich angreifen? Antwort von Reinhard. Ich denke, das ist wirklich leicht. Du kaufst einfach meinen Kurs in vollkommener Liebe leben und studierst ihn etwa 15 Stunden lang und dann lernst du es. Ich mache natürlich nur Spaß. Du musst nichts von mir kaufen. Schau, Jesus lehrte uns ganz klar, dass wir jeden lieben müssen, selbst unsere Feinde. Und er sagte uns auch warum. Er sagte, damit wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind, der freundlich zu den Bösen und Undankbaren ist. Siehe Matthäus 5, 45. Wenn Gott also freundlich zu den bösen und undankbaren Menschen ist und wir uns seine Kinder nennen wollen, müssen wir dasselbe tun. Jesus sagte, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, 48. So viele Christen sind verwirrt über diesen Vers, denn keiner ist vollkommen, nur Gott. Aber weißt du, in welchem Kontext er das sagte? Er sprach hier nicht von Perfektion. Er sprach darüber, dass wir vollkommen lieben sollen. Das ist der Kontext. Dein höchstes Ziel im Leben muss es also sein, dass du liebst. Es ist egal, was Gott dir gezeigt hat und welche Bestimmung oder welches Ziel er dir gegeben hat. Wenn es nicht immerzu dein größtes Ziel ist, alle Menschen zu lieben, dann hast du versagt. Paulus sagte, du kannst alle Gaben, allen Glauben, alle Offenbarung haben, aber wenn du nicht liebst, bist du nichts. Siehe 1. Korinther 13, 1 bis 3. Als Jesus in dein Leben kam, geschah laut Römer 5, 5 Folgendes. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Du hast Gottes Liebe, aber nun musst du sie auch benutzen. Benutze sie, indem du die Entscheidung triffst, Menschen zu lieben. So gehst du mit deiner Familie um. Nächste Frage. Wie kann ich Fürbitte für die Errettung meiner Familie tun? Antwort von Reinhard: Das kannst du nicht. Ich meine, du kannst natürlich Fürbitte tun, aber das wird nichts bringen. Ich sage dir warum. In 2. Korinther 5 steht, Gott hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Siehe Vers 19. Gott hat die ganze Welt, also jeden Sünder, bereits mit sich selbst versöhnt. Warum solltest du dann noch für etwas Fürbitte tun, was Gott bereits getan hat? Das macht keinen Sinn und es muss nicht getan werden, nicht aus Gottes Perspektive. Folgendes müssen wir tun. Nachdem Gott die Welt versöhnt hat, betont Paulus, deshalb haben wir den Dienst der Versöhnung erhalten. Und schau, was er danach sagt. Deshalb flehen wir euch an, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5,20. Weißt du, dass Gott niemand mehr rettet? Gott hat die ganze Welt bereits gerettet, aber die Welt hat es nicht akzeptiert. Nur zwei Parteien können also etwas für die Errettung deiner Familie tun. Und Gott ist keine von ihnen. Zum einen hast du einen Part. Du musst das Evangelium predigen und wichtiger noch, du musst das Evangelium leben. Deine Familie wird vielleicht nicht durch deine Worte erobert, aber sie kann durch deine Liebe erobert werden. Und die zweite Partie ist deine Familie. Sie müssen sich entscheiden. Werden sie die Versöhnung annehmen oder ablehnen? Du kannst niemanden dazu manipulieren, dass er gerettet wird. Debbie ergänzt, aber ich denke, dass es dieser Person auch helfen kann, wenn sie Gott um eine Verheißung für ihre Familie bittet. Ich habe ja schon oft erklärt, dass Gott nicht so wie wir in der Zeit lebt. Die Zeit ist hier unten und Gott ist dort oben über die Zeit. Gott kennt also bereits die Zukunft. Er weiß, ob deine Familie errettet wird oder nicht. Deshalb kannst du um eine Verheißung bitten, durch die er dir zeigt, was er in der Zukunft sieht. Und dann hältst du an dieser Verheißung fest, was immer er dir auch sagt. Du wiederholst es ihm gegenüber immer, solange bis es eingetroffen ist. Denn Gott kann nicht lügen, das weißt du ja. Wenn er also sagt, dass dies in der Zukunft geschehen wird, dann weißt du, dass es geschehen wird. Und das stärkt auch deinen Glauben. Reinhard fährt fort. Als Debbie sagte, wiederhole es immer wieder vor Gott, meinte sie damit nicht, dass wir so beten sollen, wie es die Pharisäer lehrten, bla bla bla bla, immer dasselbe Gebet. Es bedeutet, dass du die Worte durch deinen Glauben in der geistlichen Welt freisetzt. Wenn Gott dir zum Beispiel sagen wird, du und dein Haus werden gerettet werden, dann musst du Gott nicht mehr überzeugen, denn er hat es dir ja bereits gesagt. Stattdessen sagst du Folgendes: Gott, du hast gesagt, dass mein Haus gerettet werden soll und ich werde es glauben. Und dann gehst du nicht zu deiner Familie und sagst ihnen dreimal am Tag: Hey, Gott hat mir gesagt, dass ihr gerettet werdet. Du liebst sie einfach. Aber wenn du alleine in deinem Zimmer bist, dann sprichst du in die geistliche Welt hinein: Gott hat es gesagt, ich glaube es und ich werde diese Einstellung nie ändern. Debbie sagt, du lässt es niemals los. Reinhard, ganz egal, wie lange es auch dauert. Nächste Frage. Hast du schon einmal einen Andachtsplan in deiner Zeit mit Jesus benutzt und falls ja, welchen kannst du empfehlen? Antwort von Reinhard: Ich benutze schon seit 45 Jahren Andachtspläne, jeden Tag. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich keinen Andachtsplan benutzt hätte. Allerdings ist es nicht sinnvoll, dass ich dir den empfehle, den ich benutze, denn er existiert nicht auf Deutsch. Aber falls du Englisch sprichst, er ist von Dr. Stanley Jones, der mehrere verfasst hat. In diesem Jahr verwende ich die Andachten aus Oswald Chambers Buch »Mein Äußerstes für sein Höchstes«, deutscher Titel des englischen Originals. Und falls du in Brasilien bist, habe ich auch selbst ein Andachtsbuch geschrieben, das 365 Tage, um geistlich zu wachsen, heißt. Als Clayton in unser Haus kam, las ich es jeden Tag mit ihm. Und Debbie verwendet ebenfalls jeden Tag eine Andacht. Debbie sagt, es gibt eine Bibel-App. Sie heißt YouVersion. Reinhard, und sie funktioniert auch auf Deutsch. Debbie, ja, dort gibt es tausende Andachten zu jedem Thema, das du dir vorstellen kannst. Finanzen, Freude, Frieden, Familie, Scheidung, was immer du willst. Es ist wirklich, wirklich gut. Reinhard fährt fort. Ich empfehle dir grundsätzlich, einen Andachtsplan zu verwenden. Ich mache Folgendes. Ich lese die Andacht und meditiere darüber. Aber darüber hinaus lese ich die Bibel auch unabhängig von dieser Andacht. Ich mache jeden Tag beides. Ich denke, das machst du auch, Debbie? Debbie antwortet, nein, nicht im Moment. Im Moment lese ich nur die Andachten. Nächste Frage. Das ist eine sehr praktische Frage. Wie bereitet man sich darauf vor, das Land zu wechseln? Debbie lacht. Haha. Reinhard antwortet, ich verstehe das. Ich habe auf drei Kontinenten gelebt. Ich lebte in Österreich, in England, in Amerika und in Brasilien. Und meine Empfehlung ist, das ist natürlich nur meine persönliche Empfehlung, wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich tatsächlich an einem anderen Ort haben möchte, dann zieh nicht so schnell um. Auf Englisch gibt es ein schönes Sprichwort: Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Jedes Land hat gute Dinge und jedes Land hat schlechte Dinge. Debbie wirft ein: Ja. Reinhard fährt fort: Ich habe mehr als 80 Länder besucht und ich sage dir, selbst in jedem von den Ländern, in denen ich gelebt habe, gab es gute Dinge und es gab schlechte Dinge. Aber wenn du dich dennoch entscheidest, umzuziehen, rate ich dir als erstes, studiere die Kultur dieses Landes. Die Leute in dem anderen Land werden dich akzeptieren, wenn du ihre Kultur annimmst. Aber wenn du in ihrem Land deine eigene Kultur lebst, werden sie dich ablehnen. Hier in Brasilien bin ich brasilianisch. Ich berühre jeden, wenn ich mit ihm rede. Debbie wirft ein, ja, das macht er. Reinhard fährt fort, Wenn man das in Österreich macht, dann hat man ein Problem. Das ist sehr schwer für mich. Wenn ich zurückgehe in mein eigenes Land, sagt Debbie ständig zu mir: Du bist nicht in Brasilien, hör auf, die Leute zu berühren. Natürlich musst du dich auch finanziell vorbereiten. Mach keine Schulden. Doch wenn du in irgendein anderes Land ziehst, weil du vor deinen Problemen im jetzigen Land wegläufst, wird das ein Desaster werden. Weißt du warum? Weil in Wirklichkeit kein Problem äußerlich ist. Jedes Problem ist innerlich. Wenn mein Herz richtig funktioniert, gibt es keine Probleme mehr. Paulus war im Gefängnis und er sagte, dass es kein Problem ist. Wenn du also wegläufst, dann ist mein Rat, bleib dort, wo du bist und löse die Probleme in deinem Herzen. Und wenn du das erledigt hast, kannst du umziehen. Und das Letzte, du musst dir genau überlegen, was es dich kostet und die Kosten überschlagen. Und ich spreche jetzt nicht von Geld, sondern ich spreche von Emotionen. Du wirst durch den Umzug abgeschnitten von der Familie, die du liebst. Ich musste meine zwei Söhne in Amerika lassen, um hierher zu kommen. Und wenn es schwer war, erinnerte ich mich daran, Gott möchte mich hier haben. Nächste Frage. Wie kann ich die legalen Rechte von Dämonen in meinem Leben durchtrennen? Antwort von Reinhard: Du kannst sie nicht durchtrennen. Tut mir leid, du musst mit deinen Dämonen leben. Weißt du, warum du sie nicht durchtrennen kannst? Weil Jesus sie bereits durchtrennt hat. Es gibt nicht einen einzigen Dämon, der Autorität über dein Leben hat. Nicht einmal, wenn du sündigst, haben Dämonen Autorität über dich. Die Dämonen haben dadurch Gelegenheiten, aber niemals Autorität. Nehmen wir an, du hast gesündigt. Gibt das einem Dämon nun das legale Recht, dein Leben zu zerstören? Nein, aber es gibt ihm eine Gelegenheit. Warum? Wenn ich sündige, entsteht ein Durcheinander in meinem Herzen. Ich werde wütend. Nun kann es sehr leicht geschehen, dass ich auf die Lügen des Teufels hereinfalle. Sünde gibt ihm also Gelegenheiten, doch er hat keinerlei Recht durch Sünde. Die Autorität des Teufels wurde über jeden Christen von Jesus selbst durchtrennt. Und wenn Jesus dem Teufel die Autorität weggenommen hat, wer sollte sie ihm dann zurückgeben können? Nur Jesus kann das tun. Und er wird es nicht machen. Deshalb hat der Teufel keine Autorität mehr. Nächste Frage. Was bedeutet es, seine Eltern zu ehren? Antwort von Reinhard. Debbie möchte, dass ich diese Frage beantworte. Ja, das stimmt. Es ist eine sehr verwirrende Frage und ich sage dir warum. Weil es ein kulturelles Thema ist. Meine Eltern zu ehren bedeutet in Österreich etwas völlig anderes, als es in Amerika oder in Brasilien bedeutet. Deshalb müssen wir in der Bibel nachschauen. Wenn jemand in Brasilien 35 Jahre alt ist und eine Frau heiratet, die er total liebt und von der er glaubt, dass sie die richtige Frau ist, aber seine Eltern mögen diese Frau nicht, dann entehrt er in Brasilien damit seine Eltern. Im Allgemeinen bestimmen die Eltern in Brasilien dein Leben. Nicht nur so lange, bis du heiratest, sondern bis du stirbst. Du bist bis zum Ende des Lebens ihr Kind. Was ist nun richtig? Die Eltern so zu ehren, wie es die Kultur in Brasilien sagt, oder so, wie es die Kultur in Österreich oder Amerika sagt. Debbie wirft ein, oder in Asien, dort ist es wieder ganz anders. Reinhard fährt fort. Vollkommen anders. In Indien zum Beispiel ist das sehr schlimm. Es ist so schlimm, dass du deine Frau dort sogar emotional missbrauchen musst, um deine Eltern zu ehren. Hier ist nun der biblische Weg, wie er meines Erachtens richtig ist. Jemand zu ehren bedeutet, ihm einen ganz besonderen Wert zu geben. Die Bibel sagt nie, ehre das, was deine Eltern sagen, was deine Eltern dir vorschreiben oder was deine Eltern tun. Das entspricht nicht der Bibel. Warum ehre ich meinen Vater und meine Mutter? Weil sie diejenigen sind, die mir das Kostbarste gegeben haben, was ich habe, mein Leben. Nehmen wir einmal an, mein Vater oder meine Mutter hätten mein ganzes Leben durcheinandergebracht. Sie waren Alkoholiker oder drogenabhängig und haben mich missbraucht und geschlagen. An diesem Punkt werden die Leute verwirrt. Wie kann ich sie denn ehren? Schau nur, was sie getan haben. Aber du ehrst nicht das, was sie dir angetan haben. Das Falsche, was sie dir angetan haben, das vergibst du. Überleg dir das einmal. Es ist absolut richtig, die Sünde anzuerkennen, die sie gegen dich getan haben, und dann musst du ihnen vergeben. Lebe nicht für immer mit diesem Schmerz, er wird dich zerstören. Aber wenn du sie nicht ehrst, wird dich das ebenfalls zerstören. Und so ehrt man Vater und Mutter. Du erkennst an, dass du eine bestimmte Wertschätzung für sie hast, weil sie dir das Leben gegeben haben. Ohne sie würdest du nicht existieren. Zum Beispiel, ich muss in einem anderen Land leben und meine Eltern wollen das nicht. Dann würde ich zu ihnen sagen, ich liebe euch und ich bin sehr dankbar, dass ihr mir das Leben gegeben habt. Trotzdem werde ich in dieses Land ziehen, weil ich ein Erwachsener bin. Ich würde mich auf keine Diskussion einlassen und mich keiner Manipulation unterwerfen. Wenn sich meine Eltern über meine Entscheidungen als Erwachsener ärgern, dann ist das niemals mein Problem, es ist ihr Problem. Wir müssen aufhören, den Ärger von anderen Menschen zu unserem Problem zu machen. Erlaube deinen Eltern, das zu tun, was sie wollen. Aber sprich stets wertschätzend von ihnen, denn sie waren es, die dir das Leben gaben. Und wenn du ihnen die falschen Dinge, die sie dir angetan haben, ehrlich vergibst, so wie Gott das möchte, dann wirst du auch nicht weiterhin über das sprechen, was dir angetan wurde. Denn Vergebung erinnert sich nicht mehr an Sünden. Nächste Frage. Wie kann ich positiv in die Zukunft blicken, wenn ich mich vor dem Auftreten des Antichristen fürchte? Wie kann ich vorbereitet sein? Antwort von Reinhard. Es gibt ein paar ganz einfache Möglichkeiten, um dich vorzubereiten. Und wenn du, mein lieber Freund, meine YouTube-Videos angeschaut hättest, wüsstest du es. Dort habe ich sehr viel darüber gesprochen. Vor etwa 5 Jahren hat Gott mir aufgetragen, den Leuten zu sagen, dass sie sich vorbereiten sollen. Also schau, mein Freund, wenn du Angst hast, dann bist du bereits unvorbereitet. Das kann ich dir sagen, weil du das, was du befürchtest, auch erleben wirst, denn Furcht ist Glauben. Wenn ich Glaube an Gottes Güte und Freundlichkeit habe, dann glaube ich, dass er gut und freundlich ist. Und wenn ich Furcht davor habe, was mir der Antichrist antun kann, dann glaube ich, dass der Antichrist mir etwas antun kann. Und Glaube funktioniert. Du bekommst immer genau das, woran du glaubst oder was du befürchtest. Ich habe prophetisch gesehen, wie dunkel und böse die Welt werden wird. Ich habe sehr viele dunkle Sachen prophezeit, die alle eingetroffen sind, manche schon nach 1 bis 2 Jahren. Als ich sie prophezeite, sagten die Leute, Jetzt gehst du zu weit, das ist zu verrückt. Aber sie haben sich alle erfüllt. Ich habe also ein sehr klares Bild davon, wie dunkel die Welt werden wird und auch darüber und auch über das Auftreten des Antichristen. Doch ich habe nicht die geringste Angst in meinem Herzen. Das Einzige, was ich habe, ist Begeisterung. Ich habe gestern zu den Leuten in unserem Mentoring gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so begeistert über die Zukunft war, wie ich es in diesem Moment bin. Weißt du warum? Je größer die Dunkelheit ist, desto heller scheint das Licht. Wenn mein Herz vollkommen überzeugt davon ist, dass ich in Jesus Christus sicher und geschützt bin, egal was auch passieren wird, und wenn ich sicher bin, dass Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn ist, siehe Philipper 1,21, wovor sollte ich dann noch Angst haben? Und ich gebe dir noch etwas. Es ist einer der größten Schlüssel, wie du überwinden und positiv in die Zukunft schauen kannst. Hör auf, Nachrichten zu hören, zu lesen oder anzuschauen. 2020 zeigte mir Gott, dass die dämonischen Herrscher und Gewalten dieser Welt die Personen ergriffen haben, die verantwortlich für die Nachrichtenmedien sind. Diese Menschen haben sich den Gewalten unterworfen und der Teufel benutzt nun die Medien, um die Welt vorzubereiten und Angst in ihnen zu wecken. Denn Angst macht es sehr leicht, dass Menschen manipuliert werden können. Wenn du nun viel Zeit mit Nachrichten oder in den sozialen Medien verbringst, dann rate mal, was mit deinem Herz passiert. Du hast dein Herz für Angst geöffnet. Warum konzentrierst du dich nicht lieber auf Dinge wie: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt bereits überwunden. Johannes 16,33. Die Bibel ist voll mit Verheißungen und Sieg. Sie ist voll mit dem, was wir in Christus haben und sind. Debbie macht weiter. Um das zu tun, musst du zuerst einmal wissen, was die Bibel sagt. Es gibt sehr viele Menschen, die die Bibel nicht lesen. Wenn du nicht weißt, was die Bibel sagt, hast du auch keine Gewissheit. Du weißt nicht, wie Jesus ist. Du weißt nicht, was er gesagt hat, und du kannst ihm nicht vertrauen. Wenn du fähig sein willst, ihm zu vertrauen, musst du wissen, wer er ist und was er gesagt hat. Das heißt, du musst Bibel lesen und Zeit damit verbringen, über ihn und über seine Güte zu meditieren. Dann wirst du mehr Frieden haben. Reinhard fährt fort. Und führe ein hingegebenes Leben. Vor ein paar Tagen habe ich Zeit mit Jesus verbracht und er sagte zu mir, Reinhard, wenn du zu 100% an mich hingegeben bist, brauchst du nie irgendetwas zu befürchten. Und du musst auch nie um Wegweisung für dein Leben fragen, denn du wirst wissen, was meine Sehnsucht für dich ist, weil du mir komplett hingegeben bist. Aber wenn du nicht Gott, sondern dir selbst hingegeben bist, wirst du viele Ängste haben. Du wirst nie wissen, was Gott von dir möchte. Du wirst immer verwirrt sein, immer noch ein weiteres Zeichen von Gott brauchen, das dir bestätigt, dass dies tatsächlich sein Wille ist. Schau, was er zu mir gesagt hat. Reinhard, wenn ich alles von dir habe, hast du alles von mir? Ich habe tatsächlich alles von ihm, theoretisch, weil Jesus in mir lebt. Aber wie erlebe ich all das, was ich in Jesus habe, praktisch? Das ist ganz einfach. Ich gebe ihm alles, was ich habe, und ich ergreife alles, was er für mich hat. Doch was machen wir? Wir halten an unserem eigenen Leben fest. Wie kannst du mit geschlossenen Fäusten das Leben von Jesus ergreifen? Das geht nicht. Also öffne deine Hände, lass dein Leben los und ergreife sein Leben. Mein Leben macht so viel Spaß. Deshalb mache ich mir keine Sorgen um Politiker, den Antichrist, niemanden. Debbie wirft ein. Viele Menschen wollen das Leben führen, das wir haben. Sie wollen das, was wir in unserem Leben haben, aber sie sind nicht bereit, sich hinzugeben, loszulassen und das zu tun, worum immer er uns bittet. Sie haben ständig Angst, dass sie etwas verlieren könnten. Ich werde meine individuellen Entscheidungen, mein Leben, meine Sehnsüchte verlieren. Mach seine Sehnsüchte zu deinen Sehnsüchten und du wirst dadurch ein besseres Leben haben. Reinhard schließt ab. Überleg doch mal, warum streiten sich Ehepaare? Weil beide ihren eigenen Willen bekommen wollen. Das ist der einzige Grund, warum ich jemals mit Debbie gestritten habe. Ich wollte das, was ich wollte, und sie wollte das, was sie wollte. Doch wann immer wir beide wollen, was Jesus für uns möchte, ist unsere Ehe der Himmel auf Erden. Also, bitte, öffne deine Hände. Nächste Frage. Das ist eine Frage, die vielen Menschen helfen wird. Was ist die Bedeutung des Lebens für dich und wie definierst du Erfolg? Antwort von Reinhard. Für mich ist das so klar, wie es überhaupt sein kann. Und ich muss zugeben, auch wenn es in der Bibel steht, habe ich das erst erkannt, als ich starb und ein paar Stunden lang im Himmel war. Danach zeigte Gott mir den zugehörigen Bibelvers und das ist Kolosser 1, 15 bis 16. Dort steht, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann heißt es, alles wurde durch ihn geschaffen und für ihn. Paulus spricht hier sogar von Mächten und Fürstentümern. Alles wurde für ihn geschaffen. Wenn also alles für Jesus geschaffen wurde, dann ist der einzige Zweck meines Lebens Jesus. Am Ende deines Lebens wirst du herausfinden, dass sich im Himmel alle vor unserem geliebten Jesus niederbeugen. Hör zu, mein Freund. Mein Dienst, durch den ich Waisenhäuser baue bzw. Menschen auf der ganzen Welt lehre, ist nicht meine Bestimmung im Leben. Das ist nur eine sekundäre Bestimmung. Meine Hauptbestimmung ist, dass Jesus mich eines Tages heiraten wird und dich ebenfalls. Denk mal darüber nach. Wenn wir für ihn geschaffen wurden, dann sind wir schon immer die Braut, Jesu, bereits vor Grundlegung der Welt. Er hat sich schon immer nach mir gesehnt. Vor 2 Nächten konnte ich nicht schlafen, also verbrachte ich die Nacht in meinem Jesus-Sessel und ich sagte, Jesus, ich genieße es so sehr, Zeit mit dir zu verbringen. Weißt du, was er zu mir sagte? Er sagte, Reinhard, ich genieße das viel mehr, als du es genießt. Wenn du keine Zeit hast, um sie mit mir zu verbringen, ist mein Herz traurig. Wir denken, dass wir Jesus brauchen, aber er sehnt sich so tief nach uns. Du bist seine Braut, er freut sich darauf, dich zu heiraten. Was ist die Bestimmung einer Braut? Eine großartige Karriere zu machen? Das wunderschönste Kleid der Welt zu haben oder zu heiraten? Die Braut kann das wunderschönste Kleid der Welt haben, aber wenn sie nicht heiratet, hat sie ihre Bestimmung nicht erfüllt. Die Bestimmung der Braut ist immer die Hochzeit. Deshalb ist meine Bestimmung in Jesus immer, in meiner intimen Beziehung mit ihm zu leben. Wenn das erst einmal deine Priorität im Leben ist, wirst du deine sekundäre Bestimmung ganz leicht entdecken. Es sind die Dinge, die er für dich vorbereitet hat, damit du in ihnen wandelst. Epheser 2,10 sagt, Wir sind Gottes Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, die er für uns schon bereitet hat. Das heißt, Gott hat gute Werke für dich, aber sie sind niemals deine Hauptbestimmung. Also konzentriere dich auf Intimität mit Jesus und der Rest wird sich in deinem Leben ganz natürlich ergeben. Und Erfolg, meine einzige Definition von Erfolg ist das Maß, wie sehr ich gelernt habe zu lieben, während ich auf der Erde wandle. Paulus sagte, wenn du nicht geliebt hast, bist du nichts. Das heißt, du kannst alles Geld der Welt, die größte Firma, die größte Gemeinde haben, aber wenn du nicht liebst, bleibt dir nichts. Ich habe ein sehr großes Team, das für mich arbeitet, und jede Woche sage ich zu ihnen, wir lieben Menschen und benutzen Geld. Wir lieben nie Geld und benutzen Menschen. Wenn wir am Ende die Menschen nicht geliebt haben, haben wir als Dienst versagt. Das ist Erfolg. Debbie sagt ergänzend, ich denke, der Vers trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all diese Dinge werden dir gegeben werden, Matthäus 6,33, spricht von materiellen Dingen, von Nahrung, Kleidung, alles, was du zum Leben brauchst. Genau das, was die Welt Erfolg nennt. Wenn du für das Reich Gottes lebst, hast du Erfolg. Ich denke, je mehr du mit Gott lebst, desto mehr Erfolg hast du auch in dieser Welt. Reinhard fährt fort, das ist so wahr. Ich nenne das gerne einen Nebeneffekt. Der Nebeneffekt davon, dass du zuerst Gott und sein Reich suchst, ist, dass du auch in der Welt erfolgreich sein wirst, denn du wirst alles haben, was du brauchst und genug, um es wegzugeben. Debbie sagt, du wirst all die Dinge haben, denen die Welt hinterherläuft. Reinhard fährt fort. Weißt du, eine der ersten Predigten, die ich je gehalten habe, vor über 45 Jahren, war über Sprüche 10,22. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, es war in Salzburg. In Sprüche 10,22 steht Folgendes: Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen in dieser Welt erfolgreich sind, Reichtümern nachjagen und dann sagen, Gott hat mich wohlhabend gemacht. Doch das Ganze hat ihnen so viel Mühe gemacht, so viel Kopfzerbrechen, Sorgen, schlaflose Nächte und Stress. So sieht der Segen Gottes nicht aus. Der Segen Gottes wird dir Wohlstand bringen und keinerlei Mühe wird damit verbunden sein. Nächste Frage. Hast du je daran gedacht, ein Buch über Gebet zu schreiben? Antwort von Reinhard: Nein. Heute Morgen haben wir ein bisschen über den wirklich verrückten Terminplan gesprochen, den wir dieses Jahr haben. Ich empfehle niemandem, das zu tun, was ich dieses Jahr tun werde. Debbie wirft ein, oder in jedem anderen Jahr. Reinhard sagt, also sagte ich zu Debbie, ich verspreche dir, dass ich mich in diesen 3 Tagen zwischen all den verrückten Dingen nur ausruhen werde. Darauf sagte sie, das wirst du nicht tun, du wirst ein weiteres Buch schreiben. Debbie sagt, oder etwas anderes, irgendetwas. Reinhard sagt, ich habe schon überlegt, ein Buch über Gebet zu schreiben, aber im Moment denke ich nicht daran. Debbie wirft ein, du wirst diese 3 Tage ausruhen. Reinhard sagt, du wirst es sehen, ich ruhe mich vielleicht nicht nachts aus, aber ich ruhe mich am Tag aus. Doch mein nächstes Buch, das ich wahrscheinlich schreiben werde, ist über Jesus. Debbie sagt, ich dachte, das wird der Heilige Geist. Reinhard sagt, ja, Jesus und der Heilige Geist, beide. Das Jesusbuch wird wahrscheinlich Jesus ist genug heißen. Und das Buch über den Heiligen Geist wird heißen, Der vergessene bzw. der ignorierte Gott. Nächste Frage. Werdet ihr außerhalb von Sao Paulo leben? Reinhard sagt, ja, wir werden bald nach Teresina ziehen, ja, und wir werden in Deutschland leben. Wir werden in zwei Ländern gleichzeitig leben. Sorry für meinen Räusperer. Wir werden in zwei Ländern gleichzeitig leben, denn Jesus war auch an zwei Orten gleichzeitig. Debbie sagt, dann sind es eigentlich drei. Und Jesus sagt doch, wir sollen größere Werke tun als er. Reinhard fährt fort, ja, Jesus lebte im Himmel, aber er wandelte auf der Erde. Und Debbie sagte, wir sollen größere Werke als Jesus tun. Deshalb leben wir nun an drei Orten. Endlich verstehe ich diese Bibelstelle. Mein ganzes Leben habe ich versucht, sie zu verstehen. Mann, wie viel Weisheit du hast. Nächste Frage. Okay, die letzte Frage. Ich mag diese. Sie lautet, wie bringe ich Jesus in allen Umständen zum Ausdruck? Reinhard sagt, was sagst du dazu, Baby? Debbie antwortet, du lässt deinen Ehemann die Frage beantworten, du bist demütig und ordnest dich deinem Ehemann unter. Haha. Reinhard fährt fort, sie ist bezaubernd. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in Götzendienst verfalle und sie zu meinem Idol mache. Also schau, wie bringst du Jesus in allen Umständen zum Ausdruck? Ich glaube, das Erste ist, dass du in allen Umständen liebst. Erinnere dich, Jesus ist das Ebenbild Gottes, den du nicht sehen kannst. Und Gott ist Liebe. Wenn du also in perfekter Liebe wandelst, bringst du Jesus immer zum Ausdruck. Debbie sagt, wow. Reinhard fährt fort. Ich kann ehrlich sagen, seit ich das verstanden habe, mache ich zu meinem höchsten Ziel zu lieben. Also studiere, was es bedeutet, so zu lieben, wie die Bibel es sagt. Gestern sprach ich mit unserem neuen Videoproduzenten und er sagte etwas, das ich noch nie so gehört hatte, doch es faszinierte mich. Er sagte, dass Liebe eine unterschiedliche Bedeutung in den verschiedenen Kulturen hat. In Brasilien ist Liebe zum Beispiel etwas sehr Emotionales. Die Menschen wollen Liebe spüren. Sie wollen umarmt und berührt werden. Sie wollen fühlen. Und es gibt eine Kultur in Afrika, in der das Wort Liebe zwei Dinge bedeutet: zu wissen und anzunehmen. Wenn ein Kind zu seiner Mutter sagt, du liebst mich nicht, dann sagt die Mutter darauf, okay, du kennst mich noch nicht und du hast noch nicht begriffen, dass ich dich tatsächlich angenommen habe. Warum ist es so wichtig, dass wir die Definition für Liebe nur aus der Bibel bekommen? Weil deine Erziehung, deine Kultur und deine Bildung definiert haben, was Liebe für dich ist. Und wahrscheinlich ist das die falsche Definition. Die einzig richtige Definition ist Gottes Definition. Aus diesem Grund habe ich in der Regel 3 bis 5 Mal am Tag über die 15 Eigenschaften von Liebe aus 1. Korinther 13 meditiert. Und dann sage ich, so muss ich leben. Ich habe mir sogar eine Karteikarte mit diesen 15 Eigenschaften erstellt und sie überall hin mitgenommen, wohin ich auch ging. Die Karteikarte ist immer noch auf meinem Tisch neben meinem Jesus-Sessel, wo ich sie sehen kann. Wenn du Jesus wirklich in allen Umständen zum Ausdruck bringen möchtest, dann musst du Gott demonstrieren, denn Jesus ist das Ebenbild Gottes. Das heißt, du musst studieren, wie Liebe wirklich ist. Und dann demonstrierst du sie. Leute, wir danken euch so sehr. Wir werden am Mittwoch mit Daniel zurück sein. Debbie sagt Tschüss.